Hi, Chris. Sag mal, ich frage gerade, ob du jetzt kannst. Kannst du jetzt? Ja. Oder musst du nochmal irgendwo rumrotzen? Nein. Hallo, Chris. Hallo, Ricky. Chris. Ja, hallo. Hallo. Fetti, ne? Ich bin noch ganz aufgeregt. Ja, von der Fight Night, ne? Oder wie das heißt? Nee, ehrlich gesagt von dir. Mhm. Du bist ein unheimlich netter Mensch. Ja. Aber gleichzeitig auch ein sehr schwieriger Mensch. Mehr kann ich dazu an der Stelle nicht sagen. Okay, damit kann ich aber gut leben. Hallo! MMA Radio! Ja. .wordpress.com. Hä? Vorerst mal, ja. Denn wir können es jetzt verkünden: MMAradio.de ist wirklich in the making. Wir müssen nur noch vorher 4-Ecken-2-11er flott machen, weil ganz einfach 4-Ecken-2-11er mehr Hörer hat, bessere Hörer hat. Und die uns wichtiger sind. Und das, Hörer, die besser hören haben. Also rein vom Hörtechnischen her haben unsere Hörer sehr gute Ohren, muss man sagen. Ach, Ohren, ja, das kann sein. Das muss ich erstmal verkraften, was ich gerade erlebt habe. Also das steckt man auch als so wirklich arrivierter Podcaster nicht so leicht weg. Nee, das ist. Ich kann. Nee. Naja. Du wirst dich wundern. Ich habe gar nicht viele News. Wir werden heute relativ schnell zur eigentlichen Geschichte kommen, nämlich zu UFC on Fox 10. Hat recht. Aber ein paar Sachen habe ich dennoch. Und zwar, eine Sache geistert schon seit einer Woche oder so durch die Medienlandschaft. Und zwar findet der UFC 169 einen Tag vor dem Super Bowl statt. Oh, stimmt. Da habe ich auch was gelesen. Eventuell verschieben, oder? Jetzt pass auf. Dieses Gerücht oder diese Überlegung, die wird schon länger diskutiert, so in Medienkreisen und in Fankreisen, aber die UFC hat sich dazu noch nicht geäußert. Und ich persönlich habe das auch für absoluten Bullshit gehalten. Weil sehr kurzfristig, oder? Na, ich habe mir halt gedacht, warum sollen sie das machen? Es gibt genug Footballspiele, die auch sonst im Schnee stattfinden. Ja, und es geht jetzt aber hier explizit darum, wenn es einen Blizzard geben würde, also extrem Snowing. Eine extreme Wetterlage, genau. Extreme Snowing, wie es der Amerikaner sagt. Dann, also ich habe das auch nicht verstanden, ob jetzt NFL in Erwägung zieht, das auf Samstag zu verschieben, oder ob das dann einfach was ist, was irgendwelche Leute für möglich halten. Ja? Oder habe ich es verstanden? Ja, das ist halt eben sehr schwammig. Ich habe beides gelesen. Deswegen ist auch alles egal. Es ging halt darum, was macht eigentlich die UFC, wenn der Super Bowl auf Samstag verschoben wird und damit Head-to-Head mit UFC 169 geht. Mhm. Und da haben sie sich natürlich gedacht, das ist kein Problem, da machen wir einfach Brock Lesnar gegen den Undertaker. Streak versus Boston-Haarschnitt. Nein, die haben sich dann gedacht, nee, das wäre ja ein bisschen doof, wenn wir gegen den Super Bowl ansenden. Und Dana White. Jetzt oder die UFC? Bei uns wäre es kein Problem, aber für die UFC ja schon. Und da hat Dana White zuerst gesagt, er verschiebt es dann auf Montag. Also das wäre echt ein Scheiß-Move von denen, wenn sie das machen würden. Und jetzt diskutiert man wohl, dass man das dann auf Sonntag verschieben könnte. Also praktisch, dass man den Tag tauscht mit dem Super Bowl. Das Problem ist einfach, was passiert zum Beispiel mit den Weigh-ins? Ja, also. Was soll damit passieren? Naja, wird ja sehr kurzfristig sein alles. Und so ein Weight Cut, den machst du ja nicht einfach mal so locker vom Hocker. Also sprich, okay. Wenn du da am Mittwoch oder am Donnerstag zu den Jungs sagst, du, ist übrigens nochmal ein Tag. Weiß ich nicht, ob da jeder so Bock drauf hat oder ob das dann auch noch... Ich meine, hier geht es um Titel, um Karrieren geht es hier. Mhm. Und da willst du, glaube ich, schon wissen, an welchem Tag und zu welchem Zeitpunkt du in was für einer körperlichen Verfassung sein musst. Naja, es sei denn, man ist Diego Brandão. Aber ansonsten kann ich das verstehen, ja? Ja, also... Das kommt mir alles sehr abwegig vor mit dieser Super Bowl UFC 169 Geschichte. Also ich habe weder das Gefühl, dass die Jungs von der NFL da was verschieben würden. Mhm. Warum auch? Also das leuchtet mir einfach nicht ein. Mein Gott, dann schneit's halt mal. Also das verstehe ich nun wirklich nicht. Aber es gab doch schon Super Bowls, ne? Im Schnee. Nee. Das war bis jetzt immer in wärmeren Gefilden. Also möglich, dass es vor 50 Jahren... Das ist ein MetLife Stadium, meine ich wieder, ne? Genau. Möglich, dass es mal vor 50 oder 40 oder von mir sogar vor 30 Jahren sowas gab. Aber selbst das halte ich für ausgeschlossen, weil ich habe noch nie Super Bowl Bilder mit Schnee gesehen. Es gab diese Division Finals, da gab es schon Schnee. Okay. Und man muss natürlich dazu sagen, dass die Denver Broncos gegen... Seattle Seahawks, dass die ja beide jetzt auch nicht das Riesenproblem vielleicht hätten mit Schnee. Mm. Obwohl, Denver ist in Colorado, da könnte es fast ein bisschen warm sein aktuell, oder? Ja, oder gibt es ja auch von Haribo Tropi Frutti, ist genauso interessant wie NFL. Naja, ist schon interessant. Ich sehe gerade, in Denver, Colorado sind es aktuell -7 Grad und Schneefall. Oh. Also, das ist ja wirklich, jetzt gucken wir mal in Seattle. Ist das Super Bowl immer an einem neutralen Ort? Naja, nicht neutral, sondern das wird halt vorher festgelegt, wo es ist. Und wenn sich jetzt also wie halt, Champions League-Finale, ja? Ja, exakt. Wenn sich jetzt halt New York, stell dir mal vor, die Giants und die Jets wären ins Finale gekommen. Dann wäre natürlich was los gewesen. Ja. Und dazu noch Fandango. Dann würde es richtig Chance geben. Ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Gab wieder Fandango-Chance. Also die Crowd hat wieder Döp gemacht. Dazu mein Statement. Meinen Audiobuch hören. Zum Royal Rumble 2014. Fantastisch. Also mein Audioboo. Gut. Der Rumble nicht so, aber war okay. Naja. Können wir ja verlinken in dieser Ausgabe. Nee, wir verlinken hier nichts. Ist hier schon mal jemals was verlinkt worden, Chris? Einiges. Was denn? Einiges. Nichts, hier wird nichts verlinkt. Das ist kein Kasper-Podcast, hier wird ernsthafte Journalie betrieben. Mhm. Also, den Super Bowl News habe ich nur mit reingenommen, weil es sonst nichts gab. Nichts, überhaupt nichts. Außer noch ein paar oder eine Match-Ankündigung und zwar für UFC 172 in Baltimore am 26.04. Wer trifft da auf wen, Chris? Du hast es dir mit Sicherheit notiert. Naja. John Jones trifft auf Glover Teixeira und Jake Ellenberger wird auf Tarek, wie ich ihn nenne, weil die Amis sagen ja nur Seferdin, genau, das habe ich auch gehört. Und das Ding ist, Ellenberger, Seferdin, könnt ihr euch mit Sicherheit noch daran erinnern, sollten eigentlich bei der Singapur-Card aufeinandertreffen, dann hat sich Ellenberger verletzt. Ah, ja. Und schon nach dieser Card haben wir ja gesagt, das wäre jetzt gar nicht so dumm, wenn die diesen Kampf jetzt einfach nachholen. Mhm. Und das macht die UFC auch und ich glaube, das... Du warst ja von Seferdin eher nicht begeistert, positiv angetan? Nee, ich dachte, du sagst jetzt schon wieder enttäuscht, weil das stimmt nicht. Nee, du warst ja eher positiv von ihm angetan. Ich war ein bisschen enttäuscht von ihm. Ich möchte auch fast schon erhöhen, empäuscht. Eine Mischung aus enttäuscht und empört. Also als letzter Strikeforce-Champion in seiner Division, da muss mehr kommen. Das fand ich nicht gut. Naja, gut, also das sehe ich schon ein bisschen anders. Das war eine sehr starke Performance und zum Schluss hat das... Welcher Division ist er eigentlich? Was? Welcher Division der ist? Tarek Seferdin? Welterweight müsste der sein. Da muss ich aber selber erstmal nachgucken, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Middleweight ist der nicht. Der ist Welterweight-Champion gewesen bei Strikeforce. Da müsste ich jetzt aber trotzdem nochmal nachgucken, Chris. Kann ich dir gleich ganz genau sagen. Das ist nämlich die Gewichtsklasse Welterweight, siehst du? Habe ich mir nämlich richtig gemerkt. Ja. Da wird er MMA. Die kann ja, ist. Stimmt, ja, die kann ja auch den ein oder anderen neue Gesichter vertragen, nicht wahr? Ja, da ist schon. Naja, ich muss Action in dieser Division. Das gefällt mir. Ich bin nicht der größte Hendrix und Lawler Fan. Ja, das wird sich ändern. Denkt an meine Worte. Dann kommen wir jetzt schon zu UFC on Fox 10. Und wie? Gibt's nix? Gibt's da nix? Nee, gibt's nix sonst. Da möchte ich erstmal was sagen. was mich tierisch genervt hat am Samstag. Und zwar um 22.30 Uhr wollte ich die Early Prelims angucken, beziehungsweise den Early Prelim. Ja. Und da bin ich auf die App gegangen und ja, kam die ganze Zeit, ist für meine Region hier nicht freigegeben, dieser Free Fight. Mhm. So. Ja, habe ich mich natürlich vermehrt versucht, diesen Kampf da irgendwie anzugucken, weil ich zuerst dachte, ja, das ist so, weißt du, das hängt halt irgendwie noch so ein bisschen in irgendwelchen Zeitverschiebungen fest. Oder weißt du, hab's immer wieder probiert und irgendwann kam dann wieder die Botschaft, dass ich jetzt dann nicht mehr UFC TV benutzen kann, weil ich mich zu oft unerfolgreich eingeloggt hätte. Mhm. Was natürlich völliger Bullshit ist. Ich habe halt einfach nur versucht, mich einzuloggen, weil es davor nicht ging bei diesem Dreck. Und das häuft sich. Diese verschissene Scheiß-Mail geht mir mittlerweile so richtig auf den Sack. App, die geht mir mittlerweile richtig auf den Sack. Die leidet extremst. Ich weiß nicht, was die gemacht haben mit dem Dreck, aber das ist nicht mehr benutzbar zeitweise. Da guckst du irgendwas, dann buffert das 1600 Mal, dann hast du ein HD-Bild und von jetzt auf nachher bleibt das Bild stehen, wird kriselig oder bricht ganz ab. Und der, ja, schön ist aber auch, wenn das Bild kriselig wird, der Ton fantastisch ist oder andersrum. Wenn es dann denkst du, das Bild wird geil, okay, jetzt hast du wieder Fun und dann wird der Ton wie, ja, ich sag mal, wie so ein Reißempfänger. Also ich habe da kein Verständnis mehr dafür, weil aktuell gilt halt einfach nicht das, was ich mal gesagt habe mit, ja, wir bezahlen hier nicht pipapo, hier wird jetzt auch bezahlt und Ruhe jetzt hier. Und das kann es einfach wirklich nicht sein, bei einem Dienst, für den ich Geld bezahle, dass die App so labil ist offensichtlich. Ich meine, die wollen, dass ich kurze Zeit später für $8 mir oder für 6 Euro oder so ein schon scheiß Event mir kaufe und ich gehe da drauf und der verfickte Fotz geht nicht. Das steht dran, ist bei mir in der Region nicht verfügbar. Ja, was meinst du? Meinst du, da kaufe ich das Event? Da muss ich mir in die Hose scheißen, dass das nachher auch nicht geht. Dann ist meine Kohle weg. So ein Schwachsinn. Und vor allen Dingen, wenn es ein Early Prelim ist, wie kann man denn das so einstellen, dass man in Deutschland das nicht sehen kann? Mit welcher Begründung? Ich dachte, dieser verschissene Fight Pass ist eh for free jetzt noch am Anfang. Also wieso kann ich diesen scheiß Kampf nicht sehen? Da muss ich überall rumsuchen im verschissenen scheiß Internet und muss auf YouTube gehen. Dann finde ich diesen scheiß Kampf auf YouTube von der UFC. Steht dran, tja, ist in ihrer Region nicht verfügbar. Ja, fick dich. Dann fick dich. So einfach ist es. Soll ich jetzt jeden verdammten Scheiß illegal gucken, weil die zu dumm sind, mein Geld zu nehmen? Ich geb's denen doch! Aber da kriege ich Kotzanfall. Da habe ich mich so aufgeregt, dass ich den Dreck ausgemacht habe und gar nicht geguckt habe. Da habe ich gedacht, so, ihr könnt mich mal am Arsch lecken mit dem Scheiß. Und dann hat's mir bekannt. Der Beweggrund von dir ist ja, das verstehe ich nämlich auch nicht. Da muss ja irgendwer sitzen. Wo hatten die ihren Sitz eigentlich, die UFC? Am Arsch haben die den Sitz. Am ich sag Arsch dir eins, gesagt, wenn dieser Dreck jemand gedrückt, klick. Scheißladen, wenn ich nicht diese Domain registriert hätte, ich schwöre es dir, ich würde diesen Podcast nicht mehr machen, weil ich die Schnauze voll habe. Ich habe die Schnauze voll, dass ich jedes Wochenende mir irgendwas einfallen lassen muss, um diesen Scheiß gucken zu können. Da habe ich nämlich keinen Scheiß Bock drauf. Ich zahle für das Drecksvieh, bezahle ich Geld, aber ich habe keinen Bock, ständig, ewig diese Scheiße raussuchen zu müssen, wo ich sie gucken kann und zu 95% kommst du auf irgendwelche illegalen Methoden dann wieder, weil die zu dumm sind, mein Geld zu nehmen. So einfach ist es. Und ich habe die Schnauze voll. Hätte ich die Domain nicht registriert, ich sag's dir, das ist kein Scheiß. Ich hätte zu dir gesagt, Chris, vorbei, ich mach den Dreck nicht mehr. Ich habe nämlich keinen Bock, wirklich jedes Mal irgendwelche Streams mir raussuchen zu müssen, weil der Dummschiss nicht funktioniert da bei denen. Und das ist der einzigste Grund, warum man danach sucht. Weil man es sehen will. Man möchte es doch sehen. Ich möchte mich hinsetzen und es angucken. Aber es funktioniert nicht. Das kann es echt nicht sein. Wirklich, da kriege ich einen Vogel. Völlig unverständlich, dass es da überhaupt eine Art Knopf oder Filter bei der UFC gibt. Die Early Prelims, diese Drecksscheiße, die normalerweise auf yappi.com gestreamt werden kann, irgendwie nicht guckbar ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Da gibt es gar keinen Grund, das nicht zu gucken, weil es ist guckbar für jeden, weil es ist ein fucking Early Prelim. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich gar nicht. Da muss ja irgendwer hocken in UFC-Stadt und muss ja machen, hier, da muss ja irgendwie ein Filter drin. Hier, Deutschland, da machen wir mehr einen Haken hinter. Die können nicht gucken. Ja, warum? Ja, das würde ich auch mal gerne wissen. Und das Ding ist, ganz einfach, dieselbe Nachricht, also das stand schon Vorjahr unter diesen Fensterchen praktisch, da steht dann immer Early Prelims, ja. FS1 Prelim und so. Und da stand das schon drunter, dass es in diversen Regionen oder in meiner Region nicht verfügbar sei. So, das ist krank. Da stand auch bei der Maincard drunter. Jetzt mal ganz ehrlich. Aha. Meinst du, ich bezahle dann dafür und habe dann unter Umständen noch nicht mal was davon? Woher soll ich das wissen, dass das funktioniert? Was meinst du, wie oft ich den Quatsch mitmache? Einmal, allerhöchstens. Kannst du zweimal an zwei Fingern kannst du dir abzählen, was ich beim nächsten Mal machen werde. Tja. Glaubst du im Ernst, dass ich da irgendwas buche? Die können mich am Arsch lecken. Dann lasse ich es mir wieder von meinem Nachbarn aufnehmen. Ja. Ja. Und zwar auf VHS, liebe UFC. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Die UFC hat sich damit gebrüstet und auch zu Recht, dass sie, was die Verbreitungsplattformen angeht, immer ja ein Leader war in diesem. Hm. Ich vergleiche die UFC mit der WWE nicht gerne, ja. Aber ich habe oft gesagt, so wie die UFC-App ist, sowas muss auch mal von der WWE kommen, hm. weil es gut war. Und hm. ich weiß auch noch, du hast diese App auch geliebt, das weiß ich auch noch. Und ja, mittlerweile ja. ist es unerträglich geworden. Dann hm. kannst du mal wie bei 168 einfach mal eine Pressekonferenz nicht mehr gucken. Mhm. Kostet dann 99 Cent. Es geht mhm. mir nicht ums Geld. Es geht mir um, dass man dass dieses Undurchsichtige, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was wie und wie hier eigentlich jetzt ist. Also mal kurz. Das scheint ja tatsächlich so undurchsichtig zu sein, dass da selbst UFC Deutschland erst viele, viele Wochen später bekannt gegeben hat oder Bescheid bekommen hat, wie es denn jetzt nun abläuft. Weißt du noch, als wir nach 168. Die sind da von Tuten und Blasen, haben die keine Ahnung. Da sitzt irgend so ein Vogel in der Unterbuchse, sitzt da und betreut die Facebook-Seite und darf ab und zu mal irgendwo was abschreiben, was er irgendwo mal hingehalten bekommt. Die haben doch alle von Tuten und Blasen genauso wenig Ahnung. Die können, das, für mich ist das der eindeutige Indiz dafür, dass dieser Markt hier für die ein Scheiß juckt, das, was hier in Deutschland ist. Die haben überhaupt kein Interesse und die werden überhaupt nicht gemerkt haben, dass da Leute unzufrieden waren. Ja, weil 95% das sowieso immer über Streams gucken und die anderen mhm. 5%, ja, das kannst du dir ja vorstellen, dieses Rauschen im Walde. Das, ja. das ist so lächerlich und ärgert mich aber gleichzeitig, weil ich immer dafür hier auch plädiere, dass man sagt, okay, ich kriege hier jedes Mal was delivered, überlegt euch, ihr könnt bezahlen, ihr könnt ja die Prelims gucken und danach könnt ihr euch überlegen, ob ihr es bezahlt. Jetzt muss ich zu jedem fast schon sagen, nee, bezahlt's gar nicht erst, weil du musst ja davon ausgehen, dass es irgendwas nicht geht. So, das ist für mich, ich bin wahnsinnig geworden. Ich bin wirklich wahnsinnig, ich war so wütend, dass ich dann gesagt habe, nee, dann gucke ich jetzt Dschungelcamp. Mhm. Und das heißt was. Das ist eine Aussage, ja. Gut, jetzt mal zum Event. Ja. Eigentlich wollte man jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Ich muss es aber doch machen, weil ich finde, man sollte es erklären. Und zwar mhm. Haben wir uns überlegt, dass wir in Zukunft Events zumindest im Recap nicht mehr in Gänze besprechen, wenn Kämpfe dabei sind, die uns einfach nicht interessiert haben oder gelangweilt haben oder weiß der Kuckuck. Mhm. Nahmen sich der Chris und meine Wenigkeit gedacht, wie können wir das dann machen, um über die Sachen, die uns interessieren, wiederum zu sprechen und die nicht auf der Strecke bleiben. Und deswegen gibt es eine Revolution, ja, die aber bald, denke ich mal, überall anders auch zu hören sein wird. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir das alte... Nee, ich muss anders anfangen. Chris. Ricky. Hallo, Ricky! Ach nee. Nee, Chris. Mhm. Chris. Ja? Du musst jetzt Ricky sagen. Ricky? Chris. Ja. Nein, du musst wieder Ricky sagen. Du musst immer Ricky sagen. Okay. Chris. Ricky. Chris. Ricky. Nein, ich sage Chris. Ja? Oh Gott, das alte Helge und Reinhold-Spiel, kennst du es denn nicht? Wir hatten es schon live auf Sendung. So, Daumen hoch, Daumen runter Spiel heißt das bei uns jetzt in Zukunft. Und wir leiten das immer ein mit einem 8-Minuten-Dialog und erklären nochmal die Geschichte. Nee, wir sagen immer 8 Minuten lang Chris. Ricky. Chris. Ja. Und dann wissen die Leute, das Daumen hoch, Daumen runter Spiel steht wieder an. Also sprich, wir machen das in Zukunft so, dass sich jeder von uns, also Chris und ich, unabhängig voneinander uns die Kämpfer aufschreiben, die wir unter Umständen so sagen, Daumen hoch, beziehungsweise dann halt welche, wo wir sagen, Daumen runter. Und daraus ergibt sich dann ein heiteres über die interessanten Sachen der zurückliegenden Card sprechen, zurückliegenden Kartengespräch. So, Gespräch war das Wort, was ich suchte. Das wollen wir mal so probieren, um erstens mal ein bisschen tote Zeit zu verhindern. Weil es gab schon häufiger Kämpfe, die wurden dann doch relativ desinteressiert von uns besprochen. Und das muss ja nicht sein. Und ja, deswegen machen wir das jetzt mal so in Zukunft. Ist schon beschlossen eigentlich, kann man sagen. Dennoch gibt es natürlich immer wieder wichtige und interessante Informationen ringsrum um diese UFC und Fox-Geschichten. Unter anderem wie immer die Bonis, die verteilt werden. Und da dürfen sich Sergio Pettis und Alex Caceres über den Fight of the Night Bonus freuen. Schön, dass ich den nicht gesehen habe. Ja, da hast du was verpasst. Gleichzeitig darf sich Alex Caceres über den Submission of the Night Bonus freuen. Mm. Und Donald Cerrone über den Knockout of the Night Bonus. Donald! So sieht er aus. Das ist interessant. Jetzt aber wieder was, wo ich weiß, da punkte ich beim Chris. Oh, jetzt Ratings! Geht's los. Ratings, 2,55 Millionen Leute haben sich UFC und Fox 10 angeguckt. Mhm. Das ist ein Rating von 1,1 und Chris, ich weiß ja, wie sehr du auf Zahlen stehst. Deswegen gerade wenn der beste Fighter der UFC-Geschichte im Main Event steht. Ja, deswegen habe ich hier mal wirklich sehr interessante Zahlen zusammengetragen für dich. Und zwar mal im Überblick alle UFC und Fox Cards, Ratings bzw. TV-Zuschauer. Und da fangen wir mal an mit der ersten. UFC und Fox Card. 5,7 Millionen Zuschauer. Das war die mit Chael Sonnen, ne? Nee, das war die mit Cain Velasquez gegen Junior dos Santos. Ach so. 3,1 Rating. Okay, das ist verständlich. Die zweite hatte 4,57 Millionen Zuschauer und ein 2,2 Rating. Mhm. Das ist schon, finde ich, auch stark für Rashad Evans gegen Phil Davis. Dann kommen wir zu UFC on Fox 3. Sind Fights bald wieder? Was? Gibt es den Fight nicht bald wieder? Nein. Oder gab es den nicht erst vor kurzem? Nein. Naja, gut, dann halt nicht. Richtig. UFC und Fox 3, du sollst mal zuhören, weil das für dich ja dann interessant ist. Es war die erste UFC und Fox Card, die, glaube ich, so das Niveau hatte, wo wir jetzt ungefähr sind. Und da hatten sie 2,25 Millionen Zuschauer und ein 1-0er Rating. Geheadlined wurde das Ganze von Nate Diaz gegen Jim Miller. Shogun gegen Brandon Vera mit 2,36 Millionen, 0,9 Rating, aber das war im Sommer. Also das kannst du jetzt nicht ganz heranziehen als Gradmesser. Interessant wird dann im Benson Henderson Fight, und zwar der gegen Nate Diaz, erreichte im Dezember 2012 3,41 Millionen Zuschauer, 1,6 Rating. Das ist interessant, finde ich schon, dass Benson ja in diesem Kampf offensichtlich nicht so gedrawt hat. Das muss ja es halt noch gewesen sein, wo er noch Champion war, ne? Er war ja 18 Monate Champion. Das weiß ich natürlich, weil ich die Biografie gerade von Benson Henderson schreibe. UFC und Fox 6, 3,77 Millionen Zuschauer, 1,7 Rating. Das war Demetrius Johnson gegen John Dodson. Finde ich ein starkes Rating für diesen Kampf. Mhm. Dann wieder Benson Henderson, allerdings gegen Gilbert Melendez mit erneut einem nicht ganz so starken Rating, 3,3 Millionen Zuschauer und 1,6 war das Rating. Mhm. Und dann fällt es so ein bisschen zusammen, finde ich. Also dann haben wir wieder eine Sommercard, Demetrius Johnson gegen John Moraga, gut, das Main Event war scheiße, 0,9 Rating, 2,08 Millionen Zuschauer. Die letzte UFC on Fox 9, das war Demetrius Johnson gegen Joseph Benavides, 2,41 Millionen Zuschauer, 1,0 Stark für Rating. Die Scheiße. Ja, ich finde eher nicht so stark, weil die anderen Faber war mit dabei. Ah, okay. Und so weiter und so fort. Also da waren die ganzen Alpha-Mail-Guides dabei. Also da hätte ich mir schon ein bisschen mehr, weiß ich nicht, erhofft. Ah, ich finde jetzt auch die 2,55 Millionen nicht besonders viel. Ich finde das Main Event doof, von der Ansetzung her. Nee, das macht ja schon Sinn. Finde ich persönlich nun mal nicht. Warum? Ich mag die Flies nicht so. Nein, wir reden jetzt von UFC und Fox 10, meine ich jetzt. Ach so. Und Demetrius Johnson ist schon ein solider Champion. Der macht schon Sinn. Also gerade für UFC und Fox, spektakulärer Kampf. Da hast du nicht so ein Gebimmel wie bei Miocic gegen Gonzaga. Man, sowas willst du halt nicht jemandem zeigen, freiwillig eigentlich. Und dann sind ja die Jungs, die so ein bisschen fliegen lassen, doch gar nicht so schlecht. Aber gut, darüber kann man natürlich diskutieren, ob jetzt allein die Ansetzung Johnson gegen Moraga oder Johnson gegen Benavides das Problem waren. Mhm. Ich finde, man hat ja jetzt auch bei der Card gesehen, dass da irgendwie so ein bisschen die Puste der UFC aktuell so ein bisschen fehlt, nicht ausgeht. Verständlich. Ich sage fehlt, also... Ja, das sind sie aber auch selbst schuld, mein Freund. Da sind wir wieder bei dem Thema, das ich ja bei der UFC und Fox 9 Card schon gesagt habe. Es fehlt manchmal so ein bisschen noch so dieses Besondere bei diesen Cards, finde ich. Also, was wäre jetzt das Problem gewesen, hier Overeem gegen mir mit drauf zu packen? Anstatt Gonzaga gegen Miocic. Das hätte man schön tauschen können, finde ich. Und hätte der Fox-Card. Ja, aber du willst doch deine Pay-Per-Views verkaufen. Das ist ein geiles Ding. Das ist ein geiles Ding, mir gegen Overeem. Du hast zwei Titelkämpfe und einen mit Faber, der andere, wenn der nicht dabei gewesen wäre, wäre Cruz dabei gewesen. Also ich glaube, dass den Kampf hätte man entbehren können. Glaube ich wirklich. Der wird nicht der Haupteinschaltgrund sein oder der Hauptkaufgrund für 169. Das glaube ich nicht. Dafür sind beide... Für mich ist das von den dreien der interessanteste Kampf. Ja, also vielleicht einfach noch ein bisschen auch zu sehr so... Es sind halt für dich zwei große Jungs und das ist für dich dann halt einfach schon mal per se erstmal interessant. Nee, ich mag Overeem und ich mag von den vier im Main Event jetzt eigentlich, ja, Uriah Faber mag ich auch, aber der finde ich jetzt, da geht mir keiner ab. Ja, rein vom Kämpfen her wird das natürlich großartig werden. Von den Ricky, du musst doch, das ist dir doch schon aufgefallen, bei mir geht es noch um viel mehr als ums Kämpfen. Ich bin ein Ästhet. Ja gut, wenn du ein Ästhet bist, dann macht Stipe Miocic-Fan sein aber wenig Spaß, glaube ich. Du musst in den kleinen Dingen des Lebens auch das Erleuchtete finden, Ricky. Ja, deswegen hätte er Miocic gegen Gabriel Gonzaga auch bei 169 dir angucken können. Du hast ja gar nicht. Und außerdem die Metaebene von Stipe Miocic begriffen. Außerdem zieht auch das Argument mit dem Bezahlen nicht mehr, weil du bezahlst ja auch für UFC und Fox 10. Also ja. Von daher ist es mir persönlich egal, wo dieser Kampf stattfindet. Aber für die UFC wäre es, glaube ich, sinnvoller, mal wieder ein bisschen mehr Acht darauf zu geben, was sie da auf der größtmöglichen Bühne so den Leuten kredenzen. Also tut mir wirklich leid, aber das ist für mich zu wenig. Da gehört, jetzt gucken wir mal bei UFC und Fox 11, da gehört noch ein bisschen. Ja, genau, da ist Machida versus Musashi und Jacare Souza gegen Garmo. Nee, eigentlich nicht, da ist... Misha Tate gegen Liz Camouche und... Fight Night bin ich bei der nächsten. Ja, Fight Night, von der reden wir aber überhaupt gar nicht. Gegen Fabricio Werdum und Travis Brown ist auch noch auf der Card. Number One Contender-Kampf, der allerdings... Da bei diesem On Fox und Fight Night, das ist für mich eine Soße. Nee, es sind ja zwei völlig unterschiedliche Sender. Mhm. Das ist ja auch was ganz Unterschiedliches dann auch, ne? Ja, natürlich. Mhm. Na, Fox Sports One ist ein absoluter... Hat das mehr Priorität oder was? Ist ein absoluter Spartensender. Den kriegt noch nicht mal ganz USA. Der ist nicht etabliert. Und Fox ist halt der größte Sender in den USA. Ich meine, das ist halt die Bühne, die du haben willst. Das ist der Sender, der den Super Bowl überträgt. Ja, warum bringst du dann Gustafsson auf Fox Sports One? Das wäre zum Beispiel ein Kandidat gewesen, dass du den auf Fox bringst. Ja, also... Finde ich jetzt auch wiederum nicht. Weil die Kriterien für mich sind, entweder müssen die Kämpfer bekannt sein, die du da, also die müssen prinzipiell schon mal auf jeden Fall bekannt sein. Oder spektakulär. Ja, sie müssen einen Namen haben, sie müssen für was stehen. So, ja. Jetzt hast du zwar Gustafsson, der für was steht, aber sein Gegner steht halt für nichts. Also Gustafsson finde ich schon okay, wenn sie sagen, den nutzen wir, um den Fight Pass zu verkaufen, weil das wird ja ein reiner Fight Pass Fight und ab dem Event musst du ja auch für Fight Pass bezahlen. Mhm. Also das verstehe ich. Ich hätte aber auch kein Problem damit, wenn der auf einer UFC und Fox Card wäre. Aber nur noch mal zum Klarstellen, die Fight Nights, die siehst du bei Fox Sports One beziehungsweise bei Fight Pass. Also die Overseas Fight Nights, die siehst du wohl beim Fight Pass Und die nordamerikanischen Fight Nights, die siehst du bei Fox Sports One. Was eigentlich nichts mit Fox zu tun hat. Also Fox Sports One hat wahrscheinlich mit Fox so viel zu tun wie, vermute ich jetzt einfach mal so RTL 2 mit RTL. Also es ist halt zwar eine Senderkette, aber die stehen nicht unmittelbar jetzt irgendwie im Zusammenhang, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, das habe ich richtig verstanden. Das ist einfach so. Das sind halt eigenständige Sender. Das ist halt ein Sportsender, so wie ESPN. Und Fox ist halt nochmal was anderes. Das ist das RTL, kann man sagen, der Amerikaner. Also ja, okay. Da willst du eigentlich was bieten, dass die Leute so umhaut, dass sie eben jetzt am Samstag sagen, ich investiere $55 für 169. Und jetzt mal ehrlich gesagt, Fox Sports, UFC on Fox 10 fand ich jetzt okay, aber mit Sicherheit für jemanden, der es zum ersten Mal sieht, jetzt keinen Grund, in einer Woche $55 auszugeben. Ja, natürlich. Ja. Und das habe ich oft nach den letzten UFC und Fox Cards gedacht. Das ist schlecht, finde ich. Da muss man was tun. Was will man denn da tun? Wirklich nur umlagern oder wie? Ja, wie gesagt, mit bekannten Kämpfern erstmal Aufmerksamkeit auf das Event lenken und dann mit so Leuten wie einem Sergio Pettis, der eine Show zeigen kann, einfach der gut ist, aber noch nicht so bekannt ist, wie mit so Leuten wie die, wie ist der nochmal, der Typ, der sich jetzt für länger verletzt hat, Jeremy Stephens, siehst du der so, der in Brasilien da so irre gekämpft hat. Also es gibt ja ein paar Leute, die spektakulär sind und auf dem Weg nach oben, Conor McGregor ist jetzt zwar verletzt, aber wäre auch so ein Kandidat. Einfach Jeremy Leute. Stephens war jetzt am Event. Ja, ich überlege jetzt gerade, wie der andere da hieß, der Brandon Fetch hieß der, den ich mag. Ja. Den fand ich auch gut. Ja, das sind halt Leute, die kennt man jetzt vielleicht noch nicht, aber wenn du dann so einen Kampf hast zwischen zwei Brandon Fetchs, sage ich jetzt einfach mal, wo du davon ausgehen kannst, das ist ja natürlich auch keine Garantie, aber wo du davon ausgehen kannst, dass es abgeht, die kannst du mit auf die Maincard packen, sage ich jetzt mal. Und dann halt von mir, also vier Kämpfer, die man halt einfach kennt und die anderen vier, die das gewisse Etwas haben. Diese Mischung, die hätte ich gerne. Und Benson Henderson, da weiß halt jeder im Vorhinein, alles klar, das geht wahrscheinlich über 5 Runden. Und wird halt kein Melendez-Sanchez-Fight. Das weiß man halt einfach. Wie heißt nochmal dieser tottelige Typ in seiner Division von Henderson? Der wie so ein Vagabund aussieht. Meinst du jetzt Blake Guida oder was? Blake Guida. Ja. Ich habe den Kampf gesehen. Hast du den mal gesehen, Henderson gegen Guida? Da hast du aber nur noch zwei Zottelköpfe gesehen, die sich wild auf die Fresse gehauen haben. Ja, aber du weißt auch, von wem es ausgeht. Es ist halt Guidas Kampfstil. Ja, Henderson ist so großartig, der stellt sich drauf ein. Du findest halt einen Kampf in der Vita von Benson Henderson, wo das vielleicht mal anders ist. Aber prinzipiell ist Benson Henderson enorm technisch und ja, überragend. Es ist halt einfach kein Kampfstil, den ich als spektakulär bezeichnen würde. Als überlegen, das stimmt, ja. Also das heißt ja nicht, dass das schlecht ist, was er macht, aber wenn man sich das anguckt und ja, ich weiß nicht, ich kann das immer so schwer beurteilen aus der Sicht eines Average-Fans, der noch nicht viel mit der UFC zu tun hatte und sich jetzt so ein Event anguckt. Was der davon hält, weiß ich nicht. Also ich kann es jetzt mit Boxen vergleichen, wenn ich gute Boxer mir angucke, die technisch zwar gut sind, aber einfach nicht dieses gewisse Etwas haben, dann habe ich da keinen Bock drauf. Das ist wie mit Mayweather. Ich mag keine Kämpfe von ihm sehen, weil nur, dass der halt diese technischen Skills hat, das reicht mir ja nicht. Ich will spektakuläre Aktionen sehen. Ich möchte, dass das einfach, dass du aufstehst und nur schreien musst oder so. Und bei Henderson ist das halt nicht gegeben. Das ist ein bisschen doof. Aber gut. Ja, da können wir eigentlich gleich hier unsere neue Sektion einführen, Chris. Ich habe mir überlegt, dass wir da uns abwechseln. Okay, fang an. Gut, dann fange ich erstmal mit dem Positiven an. Und zwar mit zwei Positiven, die du beide nicht gesehen hast. Und zwar Sergio Pettis und Alex Caceres. Ah, schade, Mann. Das war wirklich großes Kino. Und war das einer der besten Fights des Jahres bis jetzt? Da müsste ich jetzt nochmal, mir fällt jetzt spontan. War ja nicht sonst, ne? Was war denn sonst noch? Wir hatten noch diesen. Jetzt eine blöde Frage, so aus der Brust heraus, aus dem Arsch heraus würde ich. Was war denn da noch? Ich fand Severdin gegen den Südkoreaner da auch nicht schlecht. Mhm. Was war denn sonst noch? Das kann ich jetzt so nicht beantworten. Er war auf jeden Fall mit Sicherheit einer der besten. Gegen den Südkoreaner war ja der immer gerufen hat, ne? Nach alle zwei Runden. Gegen Lim, genau, war das. Lim, also ja. Das ist da ja einer. Jetzt, also er war auf jeden Fall. Er war auf jeden Fall. Ich muss aber erstmal deine Frage beantworten. Er gehört ja auf jeden Fall zu den besten dieses Jahr. Ja, das kann man so sagen. Ich muss dir noch mal kurz was sagen. Ich glaube, das weißt du selbst gar nicht. Dieser Lim, ne? Von der Singapur-Card, das ist einer der Gründungsmitglieder von Limp Bizkit. Ja. Das wussten viele gar nicht. Ja, wie kommst du darauf? Nee, ich dachte, das könnte man mal hier einstreuen, weil es ist ja auch der Podcast fürs Kleinmannes, hier kann man auch nochmal was lernen von der Pike auf. Ja, absolut, gebe ich dir hundertprozentig recht, aber nochmal die Frage, wie kommst du darauf? Nee, wollte ich dir nur mal sagen, ich wusste nicht, dass du es weißt. Nee, ich wusste es ja nicht, aber ich frage ja nur, um deine Quelle mal herauszufinden, wie kommst du darauf? Die kann ich nicht offenbaren, die Quelle. Save your quells, sagt man bei uns. Mhm, aber wie kommst du darauf? Wie ich darauf komme? Ja. Das, wie gesagt, darf ich nicht sagen, es ist aber so. Okay, naja gut. Also, Sergio Pettis gegen Alex Bruce Leroy Caceres, muss man dazu sagen. Das war wirklich großartig, allein schon die Weigh-ins waren, also jedenfalls von Alex Caceres so geil, weil er dachte, er wiegt zu viel und wollte sich einfach mal komplett nackig machen. Und dann kam aber sofort Dana White mit dem Handtuch an und hat gesagt, Leute, ihr seid hier im öffentlichen Fernsehen, also bitte, gibt es eigentlich auch ein nicht öffentliches Fernsehen? Wahrscheinlich nicht. Also ihr seid hier im Fernsehen. Das heißt bei uns Vox und Kabel 1. Du kannst ja nicht deine Nudel jedem zeigen. Das fand ich schon mal sehr sympathisch. Und ich muss sagen, ich war so ein bisschen zurückhaltend, was Sergio Pettis angeht, weil sein erster Kampf einfach nicht so überzeugend war, wie ich es mir vorgestellt habe, nach dem, was ich gehört habe über Sergio Pettis. Das war hier in diesem Kampf ganz anders. Also Kicks ohne Ende gezeigt, es gab überhaupt nichts, was ich an ihm schlecht fand. Der war großartig. Und andersrum wieder auch Alex Caceres, von dem ich jetzt so viel nicht erwartet hätte, wie er in diesem Kampf gezeigt hat. Er hat mich wirklich extremst überrascht, wie gut er war. Ich kann mich noch erinnern, den letzten Kampf hat er relativ knapp und umstritten gewonnen. Hier war er einfach ein richtig, richtig starker Gegner für Sergio Pettis. Und er selber hat auch gesagt, ja, die UFC steckt mich immer wieder gegen Leute in den Oktagon, wo sie denken, da verliere ich und dann gewinne ich halt eben doch. Mhm. Und hier wirklich 20 Sekunden vor Schluss setzt er zum Guillotine-Choke an und es war einfach, diese ganze Dramatik dann zum Schluss hat so sehr zu diesem Kampf dann auch noch gepasst. Wie war denn der Kampf bis zu diesem Zeitpunkt? Ausgeglichen? Sehr, sehr ausgeglichen. Extremst ausgeglichen. Also die erste Runde würde ich an Pettis geben, die zweite Runde an Caceres und die dritte war extremst ausgeglichen. Also da ging es wirklich hüben wie drüben ab. Beide waren mal auf dem Boden. In der ersten Runde Caceres, in der zweiten Runde Pettis. Es war einfach auf so einem hohen Level interessant, spannend und ein toller Kampf. Das war wirklich so ein Moment wieder, wo ich dachte, oh, das ist genau der Grund, warum ich diese Sportart so liebe. Dieser Kampf war wirklich phänomenal und dann musste man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, Alter, der Pettis ist 20, der ist 20 und liefert hier so eine Show ab. Deswegen ist er für mich auch ein Gewinner dieser Veranstaltung, obwohl er verloren hat, aber seine Performance war um so viel besser als bei seinem Debüt. Also es ist für mich einfach ein phänomenaler Kampf gewesen und er muss sich auch jetzt hier überhaupt nicht irgendwie Sorgen machen um seine Karriere oder sonst irgendwas. Das war ein dummer Fehler zum Schluss, glaube ich, einfach, dass er da seinen Rücken Caceres überlassen hat und der dann auch so schnell reagieren konnte, seinen Arm sofort unter das Kinn geschoben hat von Pettis und dann zugezogen hat wie ein Schraubstock. Das war wirklich auch von ihm wiederum phänomenal gemacht. Und Alex Caceres muss man lieben, weil der ist so sympathisch, der Typ. Das ist phänomenal. Am besten war seine Antwort auf die Frage, was er mit den $100.000 Bonus macht. Und da hat er, also er hat im Endeffekt alles aufgezählt, was man sich so kaufen kann. Also ja. Pferde, Häuser, komplette Gelände, Autos, ein Gym will er sich errichten. Also, und da habe ich mir echt so gedacht, das ist so ein sympathischer Typ. Also ist Alex Caceres ganz, ganz weit in meiner Gunst gestiegen und Pettis auch. Sergio Pettis auch. Andersrum, sein Bruder gefallen. Gefallen in meiner Gunst, absolut. Dieses Pimp-Gimmick, was er sich da verpasst. Panel dann, Nee, nicht nur im Panel, der war ja auch im Publikum und wurde da mehrfach eingeblendet. Okay. Ich mir immer gedacht, Alter, das kommt so affig, aber gut, da kommen wir nachher noch dazu. Ja, ich hab mir das angeguckt und auf einmal saß der Pettis da. Und also das ist wie ein Kasper, ne? Ich hab dir das dann auch geschickt. Also, das hat mir nicht so gefallen. Nee. Aber gut, ist halt ein Schwachkopf. Gut, Chris, du bist dran. Also mein Fight des Abends ist natürlich ganz klar Bendo gegen Thompson. Ich fand die ersten beiden Runden, ich hab geschwitzt. Ganz kurz, Entschuldigung, wir noch mal ganz kurz reinreden. Entschuldigung, das muss ich jetzt nur noch mal klarstellen hier. Es geht ja jetzt, das ist jetzt nicht, wie soll ich das erklären? Respektierlich gemeint. Nee, aber ich habe mir das ja so vorgestellt, dass du speziell jemanden herauspickst erstmal, den du mit Daumen hoch bzw. mit Daumen runter bewertest. Ja, muss ich Josh Thompson nehmen. Und dann darüber dann auf dein Gespräch an sich zum Kampf kommst. Das vereinfacht es dann für mich zu sagen, okay, den habe ich auch mit Daumen hoch bzw. mit Daumen runter. Und daraus könnte sich ein hervorragendes Streitgespräch entwickeln, was dann zum Ende dieses Podcasts führen könnte. Ich muss natürlich sagen, Thompson, der ist nicht so schlimm, so von allem. Overall ist der gar nicht so doof, wie ich dachte. Aha. Das ist richtig, ja. Das war schon klasse. Ich muss dazu dem Fight sagen, die ersten beiden Runden, als es wirklich diese ganz vielen Submission-Geschichten von Thompson gegen Benson Henderson gab, das war ja genau das, was wir beim Road to the Octagon und vorher auch noch in dieser Vignette gesehen haben. Benson Henderson, der kann alles machen. Aber bitte nicht auf dem Boden gegen Josh Thompson. Und das war direkt am Anfang. Nach 35 Sekunden oder so geht's auf den Boden. Und ich habe mir nur gedacht, oh nein, nicht schon wieder First Round Submission. Nicht schon wieder. Und es war so spannend, das glaubst du gar nicht. Ich saß hier und ich konnte es nicht fassen. Der konnte sich da gerade so rauswinden. Bist du auch der Meinung, er war in der ersten Runde kurz vorm Abtappen? Nee, ich glaube, so weit war es nicht. Ich glaube, dafür war es nicht. War nicht so richtig unterm Kinn. Also ich habe es mir natürlich erhofft, aber ja, hätte halt einfach diese Henderson-Aura, die er mal eine Zeit lang hatte, so als großer Champion, hätte das für mich dann völlig ad absurdum geführt, wenn er dann auch noch gegen Thompson in der ersten Runde verloren hätte. Ja. Und wobei ich aber nochmal betone, dass ich Benson Henderson unfassbar sympathisch finde. Ich finde ihn richtig cool. Es ist ein Typ, mit dem würde ich auch unheimlich gern mal ein Bier trinken gehen oder sonst irgendwas. Oder mit ihm so eine geile Wette machen, wie Donald Cerrone mit ihm gemacht hat. Und zwar, Henderson ist ja aus der Region Seattle und Cerrone ist Denver-Fan. Und sie haben gesagt, also wenn Denver gewinnt, muss sich Benson Henderson die Augenbrauen rasieren. Und wenn die anderen gewinnen, Cerrone. Und das Problem ist, dass sich beide jetzt Sorgen machen, dass die Augenbrauen nicht nachwachsen. Also hat Donald Cerrone kurzerhand vorgeschlagen, wir machen es einfach so, wenn Seattle gewinnt, lasse ich meine Haare wachsen und wenn Denver gewinnt, schneidet Benson seine ab. Oh nein! Aber ist, glaube ich, nicht verbrieft, dass die das so machen. Aber der Bart war ja wenigstens schon mal ab. Ich glaube, das war auch die größte Schwachstelle in dem Kampf gegen Anthony Pettis, der Bart. Er hat ihn ins Unreine gebracht, der Bart. Das war wirklich, glaube ich, der Grund, warum er verloren hat. Und er ist ausgerutscht übrigens, hab's gesehen. Ich fand die Geschichte natürlich um Josh Thompson, ich konnte es am Anfang nicht glauben, als er hat es, glaube ich, auch zum Referee gesagt, ne? My hand is broken. Nee, er hat es zuerst zu seiner Ecke gesagt, dass seine Hand gebrochen ist. Das Problem war, dass der Daumen ja so sehr gebrochen war, dass er jedes Mal weggeklappt ist. Mhm. Also im Kampf auch, wenn er irgendwas zeigen wollte mit der rechten Hand, ist sein Daumen einfach weggeklappt. Und er musste jedes Mal nach vorne klappen wieder, unheimlich weh tat. Und ekelhaft ist. Das kommt dazu. Und er konnte natürlich dadurch nicht mehr richtig zugreifen. Dachte man. Nee, war auch so. Nach der gebrochenen hat er die meisten Takedowns gemacht. Naja, klar, er muss ja irgendwas zeigen. Er will den Kampf gewinnen. Aber er hat gesagt, er konnte de facto, das heißt ja nicht, dass er gut zugreifen konnte. Aber er konnte nicht mehr richtig zugreifen mit der rechten Hand. Also er hat sie nicht ganz geschlossen bekommen. Also wirklich Hut ab von Josh Thompson mit gebrochener Hand. Und ich habe mir gedacht, okay, so, das Ding ist gelaufen. Bando finisht endlich mal irgendjemanden. Aber das kam definitiv nicht. Also er hat ihn nicht finishen können. Das war, du hast ja dann auch gesagt, dass Dana White da ziemlich böse drüber war, nicht wahr? Ich weiß nicht, ob das böse ist, aber er hat halt gesagt, das ist halt so ein typischer Grinder, so jemand, der halt dich kaputt malt, so kann man es übersetzen wahrscheinlich, einfach der ist so ekelhaft zu kämpfen, der Typ, ja, weil er halt, der hat so direkt keine Schwachstelle, finde ich. Mhm. Und kann immer wieder gute Aktionen zeigen, die dann dazu führen, dass er dann Runden gewinnt. Zum Beispiel ist das große Problem jetzt hier, ist ja ein sehr umstrittenes Kampfende gewesen, ja. Ja. Sehr umstrittenes Decision, genau. Und das Problem ist hier, ich finde Argumente dafür, dass Benson Henderson den Kampf mit 4 Runden gewinnt. Ich finde Argumente dafür, dass Benson Henderson den Kampf mit 3 Runden gewinnt. Und ich finde genauso Argumente dafür, dass Josh Thompson das mit 3 Runden gewinnt. Und das sind ganz typische Benson Henderson-Kämpfe. Und wie du schon richtig gesagt hast, hier hat er endlich mal die Chance gehabt, gegen einen wirklich schwer verletzten Josh Thompson was zu zeigen. Und das deswegen, ich leite jetzt einfach mal kurz ein, deswegen geht für mich bei Benson Henderson der Daumen nach unten, weil ich mir erhofft habe, dass Henderson jetzt zurückkommt, wie nach seiner letzten Niederlage gegen Pettis und allen beweist, dass das ein Ausrutscher war, dass er ein anderer Kämpfer ist, dass er mehr zeigt, aber es war genau derselbe Käse wie davor. Und schon davor konnte man oft genug streiten, ob er diverse Titelkämpfe gewonnen hat. Melendez, ne? Und Melendez, Frankie Edgar, und ich finde, es fehlt die Weiterentwicklung. Also, er merkt ja, denke ich mal, selber, dass es immer sehr knappe Decisions sind. Und nur weil sie immer für ihn ausgehen, bedeutet es nicht, dass es so bleibt. Deswegen würde ich an Benson Hendersons Stelle ja versuchen, ein bisschen zielstrebiger in meinen Kämpfen irgendwie oder irgendwas umzustellen, um vielleicht dann Decisions für mich zu erringen, wie ein Submission oder wirklich ein Knockout, wobei ich nicht genau weiß, ob naja, er ist ja, hat ja unglaubliche, er hat eine unglaubliche Leg Strength, so eine Strength. So mit deinen Kicks, das ist ja schon mega gefährlich so. Ja, wahrscheinlich fehlt ihm Kampf da gesehen. Wahrscheinlich fehlt ihm da irgendwie die Power oder die die Technik kann es nicht sein, weil er ist technisch extrem gut. Aber war für mich einfach insgesamt zu wenig. Wie gesagt, ich möchte überhaupt nicht darüber streiten, ob der jetzt den Kampf gewonnen hat oder nicht, weil dafür ist er zu eng. Das ist ein typischer Benson Henderson Fight. Aber ich hätte mir halt mehr von ihm erhofft und vor allem hätte ich mir mehr von ihm erhofft. Mit der Geschichte jetzt auch noch, dass Josh Thompson schwer verletzt war im Kampf. Nachdem wir erfahren haben, dass dann wirklich auch in der Ringecke gesagt hat, hier, die Hand ist im Arsch, hat ja Josh Thompson erstmal nur mit der rechten Hand mit dem Ellenbogen gearbeitet, ne? Ja, ich hab's einmal gesehen, ja. Ja, genau. Kann auch mehrfach gewesen sein, ich hab's nur einmal gesehen. Da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt also die Chance, dass er wirklich ganz dicht dran muss, Josh Thompson. Aber dann hat er ja aufgehört mit den Elbows. Und wird weiter geschlagen mit der Gebrochenen. Also, das war wirklich schon der Wahnsinn. Und dann mit der Gebrochenen hat er dann auch übelst die Takedowns gemacht. Ich war schon schwer begeistert, definitiv. Die schönste Szene, Ricky, Josh Thompson hat Benson Henderson irgendwie im Guillotine-Choke, ne, auf dem Boden. Benson Henderson steht samt Josh Thompson auf, geht erstmal an Käfig und macht sich erstmal die Haare hinter die Ohren. Gold. Ja, großartig. Das war super, aber auch wie Josh Thompson dann das Publikum animiert hat auf dem Rücken von Benson Henderson. Ja, das von beiden war das ganz groß und das möchten wir doch sehen. Das waren mal schöne Momente, so, wo man drüber schmunzelt. Ja, insgesamt finde ich es natürlich schade, dass Josh Thompson unter Umständen mit so einem Kampf dann abtritt. Ja. Weil er ja dann bei der Pressekonferenz auch gesagt hat, dass das unter Umständen sein letzter Kampf war. Ja. Aber da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also man muss mal abwarten. Ich persönlich würde sagen, einerseits macht es Sinn, jetzt zu gehen, weil er ist einfach, wenn er jetzt geht, werden alle sagen, er war ein großartiger Kämpfer und wusste, wann er aufhören muss. Mhm. Und andererseits denke ich mir so, ey, da ist doch noch was drin. Also ich hätte gerne Pettis gegen Thompson gesehen. Das waren ja die beiden Sachen. Benson Henderson nach seinem Titelverlust gegen Pettis musste sich bestätigen in der Division, ne? So, ist er wirklich da oben hoch angesetzt und ist er wirklich ein Number 10 ranked im Pound for Pound? Das musst du ja erstmal alles bestätigen, sonst wirst du da durchgereicht, ganz schnell. Da hat und er Thompson, für mich nicht. Also hat er definitiv, hat er höchstwahrscheinlich nicht, nein. Aber ist trotzdem der beste höchstwahrscheinlich, den es jemals gegeben hat. Josh Thompson, der hatte nur einen Gegner und das ist die biologische Uhr. Und da wird es schwer. Ich glaube, 36 ist er, ne? Ja, aber er hat es unabhängig gemacht vom Kampfausgang. Also er hat schon während seines Camps immer wieder mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören. Also das hat jetzt nichts mit der Niederlage zu tun gehabt, sondern er hat ja auch erklärt, dass viele seiner ehemaligen Trainingspartner mittlerweile entweder gewechselt sind oder aufhören. Und ich denke mal, da beginnst du dir halt dann einfach mal so deine Gedanken zu machen. Wenn die Jungs, mit denen du auch mal angefangen hast, dann alle aufhören, vielleicht war das bei ihm jetzt dann soweit. Ja, wo geht jetzt der Weg hin? Sollte er wirklich sagen, ich mache weiter, wo geht der Weg hin? Mit Sicherheit nicht mehr Richtung Title Shot. Doch, Colin, warum nicht? Hm. Was spricht dagegen? Das Alter. Wieso? Wenn er jetzt schon darüber nachdenkt, aufzuhören, ja, der muss doch jetzt für einen... Nee, also für mich spricht erstmal gar nichts dagegen. Wenn er sagt, er macht weiter und gewinnt seine Kämpfe, dann wird er auch einen Titelkampf bekommen irgendwann, aber... Nee, Kämpfe, da sagst du es ja schon. Gebrochene Hand, die muss erstmal auskuriert werden und dann lass ich nochmal zwei, drei Kämpfe gewinnen. 8 bis 12 Wochen, dann ist die Hand wieder da und das ist, darfst nicht vergessen, also die Division ist auch, sag ich mal, sehr eng. Und ich finde die interessanteste der UFC. Und wenn da mal so ein Pettis gegen Melendez verliert, dann gut, ja, Melendez ist vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die hatten schon oft das Vergnügen miteinander. Aber ich würde Josh Thompson hier überhaupt gar nirgendwo abschreiben. Der steht für mich, seine Position hat sich für mich überhaupt nicht verändert in diesen Rankings. Also, naja, aber sie hat sich schon so dahingehend verändert, dass du ihn jetzt definitiv erstmal nicht um den Titel kämpfen lassen kannst, weil das wäre paradox. Nee, das wird ja auch nicht kommen. Naja, siehst du? Das wird ja auch nicht kommen, aber das heißt ja nicht, dass es nicht nochmal irgendwann kommen kann. Naja, aber dagegen, gegen dieses Irgendwann, spricht halt seine biologische Uhr. Ja, aber wie lange soll das gehen? 2, 3 Kämpfe gewonnen, bist du wieder oben dabei? Naja, 2 Jahre? Anderthalb? 1 Jahr. Ja, vielleicht sind es 1,5, aber selbst wenn 2 Jahre sind, das finde ich jetzt alles immer noch in einem Rahmen. Also, wenn du dich gut fühlst, warum sollst du es nicht machen? Also, findest du auch, das ist die interessanteste Division? Spektakulärste eventuell? Bantamweight fällt mir da ein, wo ich eigentlich auch sehr geil finde. Aber hier hast du doch wirklich Granaten. Bantamweight finde ich aktuell eigentlich fast am spannendsten, weil da wirklich die komplette Top 10 stark ist. Welche Division? Welterweight, Middleweight finde ich hochinteressant jetzt mit diesem Silver-Wegfall. Da sind einige dabei. Also da würde ich jetzt keine herausstellen. Also Lightweight, Welterweight, Middleweight sind so meine 3 Divisions. Dann, die ich am interessantesten finde, Bantamweight kommt dann relativ nah und Light-Heavyweight ist halt auch immer. Du hast doch beim Lightweight so viele Granaten mit Pettis, Henderson, Melendez, Grant, Thompson, Diaz, Dos Anjos, weiß ich jetzt nicht so genau, Khabib Nurmagomedov, Jim Miller auch meinetwegen, Barboza und Michael Johnson und Diego Sanchez und Khabilov, das ist doch so geil. Ja, Diego Sanchez brauchst du ja nicht mit dazu zählen. Das hört auch zu einer Scheiße. Verliert er seine Kämpfe, also da gibt es jetzt weniger Argumente, das denen mit dazu zu zählen. Ist das. Ja, und jetzt da 1:1 irgendwas vergleichen zu wollen, also guck dir das Welterweight an. Guck dir das Middleweight an. Big Green, wer war das noch? Muss man angucken. Guck dir das Lightweight an. Das sind alles schöne Divisions, die Spaß machen und wo viel möglich ist. Ja, aber für Benson Henderson war das jetzt eher so ein, für mich ein schlechter Kampf. Kann ich nicht anders sagen. Was steht da als nächstes an? Hast du da eine Idee? Nee, habe ich nicht. Ich hoffe, er retired, aber das will er nicht machen. Ja, ich mag den halt nicht. Es würde Sinn machen, wenn TJ Grant endlich mal wieder könnte, dass dann vielleicht TJ Grant gegen Benson Henderson antritt. Vielleicht machen sie auch Henderson gegen Menendez. Das Rematch würde mich auch nicht wundern. Das hat Henderson ja deutlich verloren. Also da kann er jetzt dann beweisen, dass er wirklich besser ist als Menendez. Und warum, ja, wo ich glaube nicht, dass sie Pettis dann schon wieder gegen Henderson machen würden, wenn er gewinnt. Vielleicht Nate Diaz nochmal gegen Benson Henderson. Kann sein, Nurmagomedov gegen Benson Henderson würde ich mir gerne angucken. Das wäre eine Granate. Also, es ist schwierig zu sagen, aber ich bin mir fast sicher, dass Benson Henderson bei seinem nächsten Gegner mehr Probleme haben wird, als wie mit einem einarmigen Josh Thompson. Ja. Ich habe mich aber sehr gefreut. Und das ist ja, also so einen spannenden Kampf hatte ich noch nie, seitdem ich das gucke. Ja, das ist schön. Gut, dann komme ich mal zu meinem nächsten, und zwar zum Daumen runter nächsten. Oh. Und das sind wiederum 2, und zwar der Co-Main-Event. Stipe Miocic gegen Gabriel Gonzaga. Muss man dazu sagen, Gonzaga auch mit der gebrochenen Hand. Das sieht relativ heftig aus, was er sich dazugezogen hat. Aber Also in der ersten Runde Gonzaga, wie immer, rausgekommen wie eine Maschine. Da habe ich mir noch erhofft, dass hier irgendwie Excitement aufkommt. Und danach war es halt wieder dieser öde Boxkampf von ja, Stipe Miocic, den ich... Ich mag das. Wirklich, das ertrage ich nicht über drei Runden. Das ist für mich das Schlimmste, was man mir antun kann, weil da kann ich mir Boxen angucken. Ja, also man ist eigentlich anderes gewohnt von Stipe Miocic. Also nee, zumindest der letzte nicht. Kampf. Nein, der letzte Kampf war geil. Gegen Roy Nelson hat er exakt das gleiche gemacht. War doch nicht der letzte gegen Roy Nelson. Doch, es war der letzte. Guck, wieso kann ich denn die Sau jetzt nicht ins Arschloch? Sein letzter Kampf war gegen Roy Nelson, 3 Runden. Davor? Auch schön ausgeboxt, wie immer. Also da braucht man überhaupt nicht drüber reden. Das ist einfach technisch ganz, ganz großes Kino. Aber ich möchte so jemanden leider nicht in einem Titelkampf oder ähnliches sehen. Wobei ich auch davon ausgehe, dass er gegen Cain Velasquez wenig Chancen hätte. Möglicherweise, ja, da müsste er. Aber insgesamt ein Co-Main-Event, das wirklich schwer erträglich war. Und ja. Gut, Gonzaga ist bekannt, dass der dann ab der zweiten Runde abbaut. Mit Sicherheit kam jetzt hier auch das mit der Hand noch dazu. Wann ist das passiert? Und das weiß ich nicht. Aber Miocic macht das schon stark, ist überhaupt gar keine Frage. Er macht das stark, aber es ist halt einfach kein Kampf, den ich mir gerne angucke. Mit diesem Rumgejappe und es ist auch nie so ein Power-Move dabei, wo du denkst, der kloppt den jetzt aus den Latschen. Das ist nicht schön. Ich würde mir so sehr wünschen, dass so ein neuer Star oder am Himmel aufgeht, aber das bei Miocic. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die dritte Runde fand ich wahnsinnig geil von beiden. Da gab es ja viel Ground Game und so, da war ja auch Gonzaga viel. Am Ball, auch an der Upper Position und so eine Geschichte, war da immer am Drücker. Aber das hat Miocic so geil alles gelöst. Ich fand das super geil. Dritte Runde fand ich gut, zweite Runde eine Katastrophe. Da kommen wir leider nicht zusammen. Also das war für mich der schlimmste Kampf auf der Karte. Das möglicherweise, war eine Katastrophe. Ja. Also hoffentlich braucht er wieder ein Jahr, bis er in Octagon steigt, Stipe Miocic. Das waren meine zwei, die hier so einen Daumen runter geben würde. Chris, du bist wieder dran. Daumen runter. Du kannst auch hoch machen, wie du willst. Ich weiß, ja. Ich habe gerade nochmal deinen Schlusssatz wiederholt, um zu so gesehen, dass ich dir zugehört habe. Schön. Das war's bei mir. Ach, du hast sonst niemanden mehr rausgepickt? Ja, ich habe noch Daumen runter, meinetwegen. Dann sag. Nein, ich habe noch einen Daumen hoch. Na. Deinen besten Freund, Darren Cruikshank. Deinen besten Freund? Ja, du hast doch gesagt, du fandst ihn scheiße. Darren Cruikshank, ja, also muss man dazu sagen, aber bevor du sagst, den fand ich scheiße, das war nicht auf diesen Kampf bezogen, sondern auf die Geschichte davor. Ja. Da hat er mir persönlich nicht so gut gefallen. Also er hat so einen Kampfstil, der per se erstmal interessant ist, aber irgendwie hat das nie abliefern können in der UFC. Und der war ja bei Ultimate Fighter dabei. Und am Anfang habe ich den dann auch stark gefunden. Ich glaube, das war auch ein sehr guter Kampf, den er da damals gezeigt hat. Aber insgesamt hat er mir bei der 15. Staffel dann wieder nicht so gefallen. Jetzt überlege ich gerade, wie das dann losging bei ihm. Der hat, glaube ich, zuerst einen ganz guten... Aber Knockout of the Season da gemacht, meine ich. Meine ich, in dem Highlight-Video vorher gesehen zu haben. Das ist schon möglich. Also ähnlicher Spin-Kick, wie er es auch gegen Mike Rio jetzt gemacht hat. Ja, diese Headkicks allgemein kann er relativ gut. Also das ist nicht das Problem. Aber gerade diese Performance so gegen Adriano Martins oder Eve Edwards und John McDessie und so, das war dann, da hat er total für mich an Bedeutung verloren. Also war für mich... nicht weg vom Fenster, aber ich habe schon so gedacht, Mike Rio gegen Darren Cruikshank, das ist so eine Nummer, ja, Not gegen Elend will ich jetzt vielleicht gar nicht so sagen, aber ja, ich habe nicht viele Hoffnungen gehabt, was diesen Kampf angeht. Und dann muss man zweifelsohne sagen, hat Darren Cruikshank wirklich eine unfassbar geile Performance da abgeliefert. Großartigen Fight von vorne bis hinten, also grandios. Und zu Recht auch diesen Kampf dann vorzeitig entschieden gegen Mike Rio, der nur am Boden halt wie immer stark war. Mike Rio war ja auch bei Ultimate Fighter dabei. Und ich habe mich wirklich gewundert über Cruikshank. Also das war wirklich herausragend. Ich glaube, ich habe den Kampf vor dir gesehen, oder wie war das? Ja, mit Sicherheit, weil ich habe den erst gestern Abend gesehen. Ja, Und ich habe dir ein bisschen vorgeschwärmt von dem Typen, ne? Du hast ja dann direkt gesagt, ja, der ist eigentlich sonst nicht so geil. Nö. Und das war der erste Kampf, den ich von ihm gesehen habe, und ich fand das so spektakulär. Ich fand das großartig. Diese Kick-Geschichten von ihm, das fand ich so gut. Das fand ich so gut, und ich möchte mehr von dem mitsehen. Ja, absolut. Also mich interessiert es natürlich jetzt auch wahnsinnig, ob er die Performance nochmal zeigen kann. Mhm. Das ist absolut richtig. Also das war auf so einem geilen Niveau und übrigens auch Lightweight, deine Lieblingsdivision, dass ich jetzt schon Bock hätte, da mehr zu sehen wieder von ihm. Mhm. Und ja, mal gucken, ob er nochmal eine ähnliche Performance gegen stärkere Gegner zeigen kann. Aber das habe ich ja auch nie in Abrede gestellt, dass er per se einen interessanten Kampfstil hat. Aber er hat mich in zu vielen Kämpfen enttäuscht. So, also nicht nur, weil er verloren hat, sondern auch mit seiner Performance. Und dann verliere ich das Interesse. Und so war es hier auch. Trotzdem gucke ich mir den Kampf an. Und dann bin ich halt auch im Endeffekt froh, wenn aus so einem Kampf, wo ich mir denke, naja, dann was Gescheites wird. Ähnlich, guck mal, ein anderes Beispiel, wo wir im Vorfeld über Miocic gegen Gonzaga gesprochen haben, habe ich immer wieder gesagt, das könnte ein geiler Kampf werden. Mhm. Und bei Stevens gegen Elkins zum Beispiel habe ich ja auch gesagt, könnte Fight of the Night werden. Jetzt waren das halt mit die zwei unspektakulärsten Kämpfe. Also vor allen Dingen Miocic gegen Gonzaga. Das kann halt genauso passieren. Und Cruikshank gegen Rio. Ja, ein großartiger Cruikshank. Punkt. Großartig. Daumen hoch bei mir übrigens auch für ihn. Also das habe ich mir auch notiert. Ansonsten habe ich nur noch Daumen hoch, wenn ich jetzt noch mal kurz intervenieren dürfte. Ja, gut. Dann der Headkick von Donald Cerrone, das war schon Textbook. Ja, ich warte auch noch Donald Cerrone bei mir auf der Daumen-Hoch-Liste, weil die letzten zwei Kämpfe von ihm, die waren outstanding. Also da merkst du richtig, dass der wieder da ist, wo er mal war. Er hatte ja so eine leichte Negativserie nach der Pettis-Niederlage. Die KJ Nunes-Geschichte war nicht besonders gut. Dos Anjos hat er verloren dann den Kampf. Und gegen Dunham und jetzt gegen Martins, da habe ich mir gedacht, alter Falter, der gute Donald Cerrone, der geht schon ab wie ein Schwein. Mhm. Und er hat ja auch gleich gesagt, also da gibt's einen Typen, gegen den will offensichtlich keiner kämpfen. Natürlich meint er Khabib. Und er würde es dann wohl gerne machen, und zwar relativ zeitnah, weil sein Ziel sind 6 Kämpfe dieses Jahr. Das will ich sehen. Auch dazu. Und ja, Nurmagomedov gegen Cerrone hätte ich auch nichts dagegen, muss man definitiv so sagen. Und allgemein nochmal, um das zu unterstreichen, Cerrone on the run. On the run, ja, aber ich mag ihn nicht. Ist die unsympathisch? Ist mir sehr unsympathisch, ja. Kann ich verstehen, hat so eine cocky Art irgendwie so. Aber ich mag ihn. Ich weiß auch nicht, ich mag ihn einfach. Irgendwie, ich gucke mir den gerne an. Die Kämpfe sind geil und so seine Attitude. Seine Kämpfe sind geil und genau, seine Attitude mag ich irgendwie nicht so. Doch, irgendwie gefällt mir das auch, wie er da in der Schneewüste rumreitet oder was? Ja, irgendwie gefällt mir das. Da würde ich gerne mal die Stute sein, die er beschwasst. dann komme ich jetzt zu Daumen runter mal. Das wollte ich eigentlich vorhin noch machen, bevor du Donald Cerrone reingeblökt hast. Und zwar Mike Rio, natürlich, der Gegner von Darren Cruikshank, hat für mich hier eine Riesenmöglichkeit verpasst, um sich so ein bisschen für seine schlechten Leistungen, die er zuletzt gezeigt hat, zu rehabilitieren. Es bedeutet ja nicht automatisch, wenn er den Kampf verliert, dass er eine schlechte Leistung gezeigt hat. Aber in dem Fall. Wie bei Sergio Pettis, ne? Genau, Pettis verliert den Kampf und trotzdem musst du sagen, der hat. Es war ein geilerer Kampf als sein erster. Und jetzt hier bei Rio ist jetzt die dritte Niederlage in Folge gegen Ferguson. Ja gut, aktuell kannst du diese Regel mit diesen 3 Kämpfen fast vergessen, weil sie brauchen so viele Kämpfer, dadurch, dass sie so stimmt, viele Events machen wollen. Stimmt. Das rettet dir dann oft den Arsch. Und ich finde es echt schade, weil er hatte mal zu einem Zeitpunkt, oder als er zur UFC kam, hat er einen Streak-Up von 8-1, also einen Kampfrekord. Und hat dann seinen ersten UFC-Kampf auch noch gewonnen und danach fiel das alles so ein bisschen auseinander. Und jetzt hat er 3-mal in Folge verloren. Wird schwierig für ihn. Wird schwierig für ihn. Also. Ja, das ist natürlich, wenn du aus 3 Niederlagen kommst, wird das ja. Mental schon. Schwer, mental schwer und, ja, dann musst du ja bald auch wirklich schon eine Streak machen. Ne? Sonst bist du halt so ein So-and-So-Fighter, so mal gewinnen und dann wirst du halt so ein beständiger Top-Typ. Solange er spektakulär ist, habe ich damit kein Problem, aber das hat ja hier auch gefehlt. Also gut, er hat zwar diesen diesen Submission-Move da mit dem Knie, den Heel-Hook da angesetzt. Mhm. Aber das war es dann eigentlich auch schon in dem Kampf fast von ihm. Gab es noch irgendeine Aktion, da habe ich im Hinterkopf, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Es war auf jeden Fall insgesamt zu wenig. Und wenn wir schon bei Daumen runter sind, dann muss ich den hier auch noch anfügen, weil er im Zusammenhang steht mit Donald Cerrone. Das ist Adriano Martins, weil ich habe ja so ein bisschen gehofft, dass der Martins einfach so ein bisschen unterschätzt wird. Ja? Der hat mir ja extrem gut gefallen gegen Cruikshank in seinem UFC-Debüt. Und ich habe dir ja auch erzählt, dass in, wie heißt das Land, Brasilien, den alle ohne Ende hypen. Und da habe ich mir so gedacht, vielleicht nicht, dass er Cerrone besiegt, aber dass er uns allen zeigt, was er drauf hat. Und zu Beginn des Kampfes hat er ja auch mal kurz Gas gegeben. Dann war er schon zu Ende. Aber insgesamt, ja gut, er ging fast 5 Minuten, aber insgesamt war es genau so ein Kampf, wie man befürchtet hat. Das war halt einfach ein anderes Level. Also Martins und Cerrone, die haben... Es waren zwei Unterschiede, zwei wirklich extreme Unterschiede in dem Fall. Also, und das hat mich auch sehr enttäuscht, dass Martins eben nicht so dieser unbekannte Mega-Fighter ist, den ich mir da so erhofft habe. War ein bisschen enttäuscht danach. Mhm. Hast du noch irgendwas auf deiner Liste? Nein, ich habe ja leider nicht Pettis gesehen. Das ärgert mich maßlos. Macht ja nichts, haben wir ja drüber geredet. Ich habe noch Eddie Wineland mit auf der Liste, der mir sehr gut gefallen hat nach seiner Niederlage gegen Hennen Barrow. Hatte das mit Sicherheit auch gebraucht, so eine Performance. Das war, wenn du jetzt Benson Henderson dagegen stellst, genau das, was ich mir erhoffe von jemandem, der aus einer Niederlage aus einem Titelkampf kommt. Genau sowas erhoffe ich mir, dass er einfach mal eine Performance zeigt, die mir klar macht, okay, der gehört da oben hin. Das ist absoluter Top-Contender. Und gegen Barrow muss man ja auch sagen, hat er die erste Runde richtig gut bestritten und dann diesen Spinning-Kick da abbekommen, diesen krassen gegen den Körper, wo man auch noch sagen kann, okay, vielleicht hat der Referee zu früh gestoppt, sei es drum. Eddie Wineland, geile Performance. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ah, ja, leider auch nicht gesehen. Ja, dann habe ich noch Nikita Krylov, den hast du auch gesehen. Das war der Fight Pass Minister Fight. Nikita Krylov gegen Walt Harris. Und, ja. Und Walt Harris hatte in seinem Debüt gegen diesen Rushhold, wie der hieß, eine gute erste Runde. Da wusste ich danach nicht so genau, okay, hat der jetzt hier noch mehr zu bieten, außer eine gute erste Runde? Und ist ihm dann irgendwie schon die Puste ausgegangen oder was war das Problem? Das konnte er jetzt hier auch nicht unter Beweis stellen. Aber Krylov hat abgeliefert. Der hatte ein ganz schlechtes UFC-Debüt gegen Saul Poilievre, der ja mit gebrochener Rippe gegen ihn angetreten ist. Ach, guck mal. Und das war ein ganz, ganz schlechter Kampf. Und hier hat Krylov bewiesen, dass er was drauf hat. Weil das war auch ein Kämpfer, der mit viel Vorschusslorbeeren in die UFC gekommen ist. Und da ein Problem hatte, zuerst das zu halten. Hier, geile Aktion. Im Endeffekt hat Donald Cerrone ihn danach kopiert. ja, deswegen habe ich den auch noch bei mir mit auf der Liste, wird aber nicht im Heavyweight bleiben, der geht jetzt runter ins Light Heavyweight. Macht auch Sinn. Guter Move, ne? Ja, das ist viel zu leicht für Schwergewicht. Ich glaube 215 oder 216 Pfund, was der da gewogen hat. Kannst du eigentlich knicken. Kannst du knicken. Gut, insgesamt merkt man schon, wir haben relativ viele Tops und Flops, nenne ich es jetzt hier mal, gehabt. Das war ein sehr, sehr interessantes, gutes Event, muss man gesehen haben. Ja. Wenn man es irgendwie sehen kann bei diesem Drecksdienst. Aber es war wirklich ein tolles Event, was man sich definitiv angucken muss. Chris, ich fand auch jetzt diese Herangehensweise, wie wir sie heute an den Tag gelegt haben, eigentlich ganz niedlich. Brillant, möchte ich fast schon sagen. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss noch zu Nate Diaz. Denn Nate Diaz ist ja auch im Lightweight und hat schon häufiger bemerkt, dass er sich da so ein bisschen unterrepräsentiert fühlt. Mhm. Und ich werde erst mal sagen, wie er seinen... Also er hat an seinen Tweet irgendwie einen Text drangehängt. Ich kann erst mal sagen, wie der Text des Tweets heißt. Ja. I would done an interview, but they scared to call. I think UFC got you all in check. Hashtag Marks. So. Und zum Abschluss versuche ich jetzt diesen unfassbar kleingeschriebenen Text auf Englisch vorzutragen, weil er funktioniert nur auf Englisch und er ist leider lang und klein geschrieben. Also verzeiht mir, wenn ich ab und zu mal ins Stolpern komme, weil er schreibt natürlich hier in Nate Diaz Englisch und nicht in für mich. In Englisch, Englisch. Ja, also das muss man geistig dann ab und zu mal übersetzen. So, Chris, in diesem Sinne, ich fand es eine flotte, schöne Ausgabe. Wir hören uns ja morgen schon wieder. Richtig. Dann mit Damenbesuch zu MMA Radio Fit. Ja. Und am Donnerstag gibt es dann noch eine Vorschau auf 169. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, Chris, sag's erstmal Tschüss. Tschüssi. Gibt's Nate Diaz. Last Night von Nate Diaz. Last night's fight was whack. First of all, these guys are here to cause confusion. I'm here to put these ass whoopings down to their maximum effect. And you got these guys out there having a wrestling match. They're smiling and shaking hands and having a good old time instead of fighting for real. They are play fighting and this shit's putting me to sleep. That's not what I signed up for. Nobody wants to watch the shit. And it's definitely causing confusion to the fans and the fighters. I don't know who's judging these fights. They should both lose the fight. Then you got the other motherfucker playing his Hollywood role on the sidelines in his silly ass suit, getting paid to sit there and state his bullshit opinion like anyone gives a fuck. You've been here like 2 years and pulled out of half of your fights. So I don't know why you think you're calling the shots. How about you win another fight or two and then maybe you can fight me, motherfucker. P.S. I thought Thompson's bitch ass won the wrestling match.